Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Während die anderen Berliner Kinos zu dieser frühen Stunde geschlossen sind oder vor sehr wenigen Zuschauern spielen, stauen sich hier die Autos. Schutzleute, Gaffer. Der Film ist schon 36 Mal gezeigt worden, 4-mal jeden Tag. 36.000 Berliner haben ihn gesehen. Dennoch sind die Leute erregt, als führte man ihnen heute zum ersten Mal etwas vor, worauf die Welt wartet. Berlin 1926. Leon Feuchtwanger schreibt über einen Film, der die Welt oder zumindest ganz Berlin in Aufregung versetzt. Panzerkreuzer Potjomkin. Ein Film ohne Aufbau, ohne Weiber, ohne Handlung. Ohne Handlung, ohne Aufbau, ohne Weiber? Aber warum stürmen die Berliner dann die Kinos? Worauf wartet die Welt? Schnitt! Der Regisseur von Panzerkreuzer Potjomkin, Sergei Eisenstein. Das, was ich lese oder denke, sehe ich meist sehr plastisch vor mir. Sergei Michailowitsch Eisenstein, 31 Jahre alt, russischer Filmpionier. Er sieht die Welt in Bildern und mit diesen Bildern baut er eine neue Wirklichkeit. Hätte er die Berliner Vorführung seines Films beschreiben sollen, das hätte wohl ganz anders ausgesehen. Oder, übertragen auf das Medium Hörfunk, ganz anders geklungen. Also nochmal zurück auf Anfang. Während die anderen Berliner Kinos zu dieser frühen Stunde geschlossen sind oder vor sehr wenigen Zuschauern spielen, Schnitt! Stauen sich hier die Autos. Schnitt! Schutzleute. Schnitt! Gaffer. Schnitt! Ja, Eisenstein hätte genau das Gleiche wie Leon Feuchtwanger gesehen, gehört und erlebt, aber er hätte das alles doch ganz anders gezeigt. Denn er hatte sein künstlerisches Schaffen an eine neue Technik gebunden, die Montage. Ja, Montagetechnik ist ja das Wesen des Films. Der Film besteht aus Einzelbildern. Stefan Trössler, Leiter des Münchner Filmmuseums. Diese Einzelbilder sind quasi eine Auswahl. Die Wirklichkeit läuft ja nicht in einzelnen Bildern ab, sondern sie läuft kontinuierlich ab und ist nicht in Einzelbilder aufgelöst. Der Film nimmt aus einem Ablauf einzelne Bilder, die so eine Phase darstellen. Eisensteins spezielle Art, mit Bildern umzugehen, sie rhythmisch aneinander zu reihen, sie zu montieren, das begeistert die Zeitgenossen. Sergei Eisenstein, so hat man den Eindruck, findet für jeden Moment das passende Bild. Das erklärt sich wahrscheinlich durch mehrere Dinge zugleich. Einen enormen Vorrat an visuellen Eindrücken und ein ausgeprägtes optisches Gedächtnis, das an Daydreaming, am Wachtraum so gut durchtrainiert ist, dass man das, was man denkt oder woran man sich erinnert, vor seinem geistigen Auge wie einen Film in visuellen Bildern abrollen lässt. Sogar jetzt, wenn ich das schreibe, zeichne ich im Grunde mit der Hand beinahe die Konturen der Bilder nach, die in einem nicht abreißenden Streifen von visuellen Gestalten und Ereignissen an mir vorüberziehen. Schnitt! Und nochmals zurück auf Anfang. Nein, man hätte im Kino des Jahres 1926 das alles nicht gehört und doch gesehen. Denn es war die Zeit des Stummfilms. Nur Bilder, schwarz-weiß und dann nur ein wenig Musik vom Kinopianisten oder vom Kinoorchester. Es war üblich in den Kinos der damaligen Zeit, dass man eine Premierenmusik hatte und der Kapellmeister dort durfte dann eine Musik kompilieren und hatte meistens dann höchstens eine Woche Zeit. Panzerkreuzer Potjomkin freilich bekommt eine ganz besondere Musik, komponiert vom Deutschen Edmund Meisel. Es passiert Seltsames. Bei Eisenstein bekommt der Film, obwohl schwarz-weiß, er wird farbig. Er bekommt, obwohl ohne Ton, er kriegt einen Sound. Schüsse. Man hört Schüsse. Die des Panzerkreuzer Potjomkin. Allein durch die Musik im Orchestergraben und durch die Bilder auf der Leinwand. Und vor allem durch die Montage, den Schnitt. Er erwachte eines Morgens und fand sich berühmt. Ein berauschendes Gefühl, als berühmter Mann aufzuwachen und dann die Früchte zu ernten. Schnitt. Den machen ausnahmsweise jetzt wir. Sergei Eisenstein. Nach dem Erfolg von Panzerkreuzer Potjomkin ist er tatsächlich ein berühmter Mann. Und er war zumindest in seinen jüngeren Jahren ein überzeugter Kommunist. Die meisten seiner Werke sind Propagandafilme zur Verherrlichung der russischen Revolution. Trotz all dem? Also Eisenstein war ein Künstler, der mit der Politik aneinander geraten ist, obwohl er diese staatstragenden Filme gedreht hat. Er sah sich halt auch als großer Künstler. Aber nicht nur in künstlerischer Sicht erregt er bei den Machthabern Unmut. Ja, es kommt noch hinzu, dass er auch homosexuell war. Homosexualität. In Russland bis in die heutige Zeit ein heikles Thema. Und Eisenstein, zwar überzeugt von seiner künstlerischen Gabe und Berufung, überzeugt von seiner politischen Mission, er hat auch noch eine Menge Selbstzweifel. Wenn ich mich allein, ohne Zeugen ansehe, komme ich mir am ehesten wie David Copperfield vor. David Copperfield, übrigens nicht der Zauberer, sondern eine Figur aus einem Charles Dickens-Roman. Zierlich, schmächtig, klein, hilflos und sehr schüchtern. Im Lichte des oben Gesagten könnte das komisch erscheinen. Sergei Eisenstein wird am 10. Januar 1898 in Riga geboren. Der Vater deutsch-jüdischer Stadtarchitekt, die Mutter Tochter eines reichen russischen Kaufmanns. Ich bin aufgewachsen, ohne die Not kennenzulernen. Mir fehlte es an nichts. Das hatte sein Gutes. Ich lernte fließend Sprachen und bekam in der Jugend eine humanistische Ausbildung. Als Sergei oder Serjoscha, wie ihn sein Vater nennt, 7 Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. Seine Mutter zieht nach St. Petersburg. Und Serjoscha? Er macht bald darauf seine erste Auslandsreise nach Paris. Als 8-Jähriger war ich zum ersten Mal im Kino. An meinen ersten Filmbesuch erinnere ich mich sehr deutlich. Das war in Paris, im Jahre 1906. Die Filmgeschichte ist kaum älter als Eisenstein. 1895 zeigen die Brüder Lumière in einem Pariser Café den ersten Film überhaupt, eine ankommende Dampflokomotive, knapp 1 Minute lang. Den Film, den Eisenstein 11 Jahre später in Paris sehen soll, den hat Georges Méliès gedreht. Ich war zum ersten Mal im Kino und sah zum ersten Mal ein Werk von Georges Méliès. Georges Méliès? Ein Tausendsasser, Theaterbesitzer, Illusionist. Er experimentiert mit den Möglichkeiten des neuen Mediums. Der Titel seines Films, Les Quoi sont farces du diable. Es war einer seiner typischen Trickfilme, aus dem ich mich bis heute an die wunderlichen Verwandlungen eines klapperdürren Droschkengauls erinnere. Ein wirklich wundersames Werk. Ein Pferd verwandelt sich, Achtung, Schnitt, plötzlich ist der Gaul ein Skelett. Und dann, wieder Schnitt, ziehen Ross und Reiter durch seltsam fantastische, faustische, satanische und unwirkliche Welten. Diese Begegnung hat, auf ihre eigene Art, ihre eindeutige Spur hinterlassen. Als Eisenstein beginnt, seine Memoiren niederzuschreiben, als er sich an seine Kindheit erinnert und daran, was ihn zum Film gebracht hat, ist er noch keine 50 Jahre alt. Er liegt nach einer schweren Herzattacke im Moskauer Kreml-Krankenhaus. Ohne mich rühren zu dürfen. Ich schrieb mit dem einzigen Hauptziel, mir zu beweisen, dass ich immerhin gelebt habe. Im Gegensatz zu seinen Filmen, die er akribisch geplant hat, schreibt er nun in irrwitzigem Tempo all das nieder, was ihn zu dem gemacht hat, der er ist, was er in den Jahren als Filmemacher erlebt hat. Er weiß, viel Zeit hat er nun nicht mehr dazu. Ich beschloss, Selbstmord zu begehen. Nicht durch Aufhängen, nicht indem ich Dynamit rauchte, nicht durch Essen verbotener Speisen, nicht mit Pistole oder Gift. Ich beschloss, mich zu Tode zu arbeiten. Eisenstein schreibt und schreibt und schreibt. Ich bin schon 3 oder 4 Jahre alt. Ein Fliederzweig vor meinem Fenster. Eine Großaufnahme. Mein erster bewusster Eindruck. Die Großaufnahme. Zum ersten Mal im Theater. Als Zuschauer. Zum ersten Mal im Theater. Als Regisseur. Schon als Kind liebte ich Clowns. Dann meine erste Inszenierung. Der gescheiteste. Eine wahre Sintflut von Clowns. Stopp, Schnitt. Sergei Eisenstein, mittlerweile 25 Jahre alt, ist beim Theater des Proletkult gelandet. Sein auf Wunsch des Vaters begonnenes Ingenieurstudium hat er abgebrochen und verdingt sich nun beim Proletkult als Bühnenbildner oder Regieassistent. Es werden seine Lehrjahre. Das Theaterprogramm des Proletkult besteht nicht in der Verwertung der Werte der Vergangenheit oder im Erfinden neuer Formen, sondern in der Abschaffung der Institution des Theaters als solchem. Der Proletkult, entstanden nach der Oktoberrevolution 1917, will die überkommene bürgerliche Kunst, das alte bürgerliche Theater, verändern, revolutionieren. Man probiert, theoretisiert, experimentiert. Auch mit dem neuen Medium Film. Stefan Drößler? Naja, also Eisenstein kam vom Theater, hat dort schon viel experimentiert und hat dort auch Film schon eingebaut. Das war halt im Linken Theater damals schon weit verbreitet. Das hat in Berlin auch Erwin Piscator gemacht, dass man das neue Medium mit einbezogen hat. In seine erste Regiearbeit fürs Theater, das Stück heißt Der Gescheiteste, baut Eisenstein kleine Filmsequenzen ein. Der Gescheiteste ist, ganz im Sinne des Proletkult, kein herkömmliches Bühnenstück mehr. Mehr eine Art Varieté, eine Politbuffonade. Die Handlung spielt in einer Zirkusarena. Eisenstein montiert artistische Kunststücke, Pantomime-Einlagen, kurze Spielszenen, Lichteffekte und eben kurze Filmschnipsel. Die Schule der Montage ist der Film. Und vor allem das Varieté und der Zirkus. Eisenstein nennt sein Konzept Montage der Attraktionen. Darüber schreibt er ein kurzes Exzerpt. Und jetzt hat er ein künstlerisches Fundament. Und damit ist seine Ausbildung abgeschlossen. Findet er zumindest selbst. Jeder kann ein Filmregisseur werden. Aber der eine muss 2 Jahre studieren und der andere 200. Eisenstein verlässt die Bretter, die einmal die Welt bedeutet haben sollen, und will sich fortan auf einer neuen Bühne austoben. Als Filmregisseur. Wer siegt? Der Kinematograph oder das Theater? Fragt Mitte der 1920er Jahre eine russische Zeitschrift. Für Eisenstein hat der Film gesiegt. Hat er erst den Film ins Theater gebracht, will er nun das Theater in den Film bringen. Mit seinen Erfahrungen aus dem Proletkult will er fortan das Kino revolutionieren. Gut, dass der Proletkult auch eine Abteilung namens Proletfilm hat. Man erlaubt Eisenstein, seinen ersten abendfüllenden Film zu drehen. Einen Propagandafilm. Der Film Streik. Unausgereift. Eckig. Schockierend. Keck. Eine typische Erstlingsarbeit. Und seltsamerweise reich an Keim von fast allem, was in den Jahren des reifen Schaffens in reifer Form zutage tritt. Die Kraft der Arbeiterklasse ist die Organisation. Eine Texttafel, dem Film vorangestellt. Ohne Organisation der Massen ist das Proletariat nichts. Ist es organisiert, ist es alles. Worte von Lenin. Die Handlung des Films einfach und real. Sie basiert auf Ereignissen aus der Zarenzeit, aus dem Jahr 1902. Fabrikarbeiter lehnen sich gegen ihren diktatorischen Direktor auf. Schließlich kommt es zum Streik, bis ihn zaristische Soldaten niederschlagen. Die letzte Szene des Films wird berühmt, wegen Eisensteins Art, die Bilder zu montieren. Und da werden auch Personen charakterisiert, mit Tieren parallel geschnitten, Köpfe. Also das sind alles Einfälle, die Eisenstein entwickelt hat, aber immer unter einem thematischen oder politischen Gesichtspunkt. Der Kopf eines Stiers. Das Schlachtmesser des Metzgers ist gezückt, geht nach oben aus dem Bild. Schnitt. Großaufnahme. Eine Hand mit dem Messer schlägt über die Einstellung hinaus nach unten. Schnitt. Das Gesicht eines Soldaten. Er zielt. Szenen aus dem Drehbuch von Streik. Eisenstein beschreibt jede Einstellung ganz genau und kontrastiert das Schlachten eines Stiers mit dem Abschlachten der Streikenden. Der Stierleib fällt zusammen, fällt hin, Schnitt. Die Beine der Infanteristen entfernen sich, Schnitt. Man zieht dem toten Stier das Fell vom Kopf, Schnitt. 1500 Tote am Rande der Böschung. 2 abgetrennte tote Stierköpfe. Menschenhände in einer Blutlache. Schnitt. Großaufnahme. Ein totes Stierauge. Hatte ein normaler Stummfilm ungefähr 40 bis 60 Klebestellen pro Filmrolle, Eisenstein kam auf fast 400 Schnipsel pro Rolle. Ein Film der damaligen Zeit besteht aus mehreren Filmrollen. Sein Erstling jedenfalls begeistert das russische Publikum und die kommunistische Führung. Streik bringt dem Neuling im Filmgeschäft schon im ersten Jahr seiner Arbeit ein Renommee-Projekt ein. Eisenstein ist noch keine 30 Jahre alt und nun soll er zum 20. Jahrestag des Aufstands von 1905 einen staatstragenden Jubiläumsfilm drehen. Der Applaus knatterte wie Kartätschenfeuer durch die halbkreisförmigen Flure des Bolschoi-Theaters. 26. Dezember 1925. Panzerkreuzer Potjomkin hat Premiere in Moskau. Ich stehe im Korridor und zittere nicht nur um das Schicksal des Films, sondern auch um die Spucke. Eisenstein war wenig Zeit für seinen neuen Film geblieben. Nach den Dreharbeiten hatte er nur 3 Monate für die Montage des Materials. Die Spucke. Mein Gott, die Spucke. Der letzte Teil des Films war mit Spucke geklebt. 5 Teile, 5 Akte. Also 5 Filmrollen. Während sein Kameramann Eduard Tissier die ersten Rollen bereits ins Theater bringt, klebt Eisenstein den Schluss des letzten Akt mit Spucke. Die Bilder des letzten Aktes kleben nicht wie üblich mit Aceton aneinander, sondern mit Spucke. Und plötzlich, nicht zu fassen. Ein Wunder, die Spucke hat's geschafft. Der Film läuft bis zum Ende. In Russland wird der Film zwar gewürdigt, im Ausland freilich wird er gefeiert. Er wird zu einem sensationellen Erfolg. In Russland kannte man eben doch eine Vielzahl von Propagandafilmen ähnlicher Machart, mit denen die Errungenschaften des Sozialismus gepriesen werden. Aber irgendwie kennt man auch in Deutschland Propagandafilme, nur andere. Das Kino war eigentlich in der festen Hand der UFA, also das war die größte Produktionsfirma zu dieser Zeit, sagt Stefan Drössler. Die UFA, gegründet 1917, hatte den Auftrag, den Film für Propagandazwecke einzusetzen. Die Politik der UFA war eigentlich eher deutschnationale Filme zu zeigen, aber auf jeden Fall keine revolutionären Filme. Etwa Fritz Langs Heldenepos Die Nibelung, ein bombastischer Ausstattungsfilm. Gerade wenn man die Nibelungen dagegen hält, die sehr getragen daherkommen und relativ schwerfällig sind im Vergleich jetzt zu einem russischen Film, der mit Montageexperimenten arbeitet. Diese neue Ästhetik war eine Art von Emotionalisierung im Kino, im Zusammenspiel auch mit der Musik, die man noch nicht gekannt hatte. Totale. Aus der Blende heraus. Die Treppe. Panzerkreuzer Potjomkin, 4. Akt. Die Hafentreppe von Odessa. Halbtotale. Eine winkende Gruppe. Nahaufnahme, eine ältere Frau und ein Kind winken. Die Potjomkin hat nach einem Matrosenaufstand Odessa erreicht. Die Einwohner der Stadt solidarisieren sich mit den Meuterern. Plötzlich Halbtotale. Auf der Treppe marschieren schwere Stiefel. Zaristische Soldaten feuern in die Menge. Totale. Menschen laufen in Panik die Treppe hinunter. Nahaufnahme, Beine knicken ein. Und das war auch das Besondere an Panzerkreuzer Potjomkin, wo Montagen sind, die Ereignisse nebeneinander stellen, die Schnittfolgen immer kürzer werden lassen, sodass es immer atemloser wird und die immer emotional auf einen Höhepunkt zusteuern. Und fast jeder Akt in dem 5-teiligen Film Panzerkreuzer Potjomkin steuert auf einen Höhepunkt am Ende zu, was die Musik dann auch nachvollzieht. Das Ende des 4. Akts. Die Soldaten marschieren die Treppe hinab, die Menschen fliehen, ein Kinderwagen rollt die Stufen hinunter. Frauen gehen den Soldaten entgegen. Und dann plötzlich Schnitt. Der Geschützturm des Panzerkreuzers dreht sich. Schnitt. Ein Geschütz feuert. Schnitt. Ein Tor fliegt in die Luft. Und dann Schnitt. Eine Löwenskulptur. Da ist ein steinerner Löwe, der an einem Eingangsportal ist. Da gibt es so 3 Bilder, wie der Löwe liegt. Ein aufgerichteter Löwe und dann ein brüllender Löwe. Und es wirkt dann in der Montage so, als würde sich diese steinerne Figur im Rahmen dieser zuspitzenden Ereignisse bewegen. Und das sind alles Möglichkeiten, die eine filmische Montage dann evozieren kann. Diese Bilder, diese Szenen, sein Film. Das macht Eisenstein weltberühmt. Der große Charlie Chaplin hält Panzerkreuzer Potjomkin für den besten Film aller Zeiten. Und nun scheinen Sergei Eisenstein alle Türen offen zu stehen. Er reist durch Europa. Er denkt über eine Verfilmung des Kapitals von Karl Marx nach. Er darf für sein Land noch einen Propagandafilm drehen. Oktober. Und das größte Desaster, was er in gewisser Weise ja produziert hat, ist der Film Oktober gewesen. Oktjava, der hier als 10 Tage, die die Welt erschütterten, lief. Der sollte zum Jubiläum der Oktoberrevolution fertig sein. Aber er wurde es nicht. Erst Monate später kam der Film in die Kinos. Und er fiel bei der Staatsmacht durch. Zu formalistisch sei der Film, zu intellektuell. Eisenstein, mittlerweile Anfang 30, ist nicht mehr gut gelitten. Die Künstler, die noch an vorderster Front kämpften, quasi künstlerisch, und gefeiert waren, konnten sehr, sehr schnell in Ungnade fallen. Und Ähnliches ist auch Eisenstein passiert in den 30er Jahren. Eisenstein nimmt eine Einladung in die USA an, um dort Filme zu drehen. Und er scheitert. Ein Film über das Alltagsleben in Mexiko bleibt unvollendet. Dann wird er nach Moskau zurückgerufen, verdingt sich als Professor, unterrichtet. Denkt nach über die Arten der Filmmontage, über die Zukunft des Tonfilms, über den Farbfilm. Nur drehen darf er nicht mehr viel. Selbst als Stalin einen Tonfilm in Auftrag gibt, Iwan der Schreckliche, 3 Teile, die Trilogie bleibt unvollendet. Vom ersten Teil ist Stalin begeistert, den 2. Teil lässt er verbieten. Und Eisenstein? Er erleidet, angeblich wegen des Verbots, einen Herzinfarkt. Er schreibt im Krankenhaus seine Memoiren. PS, PS, PS, natürlich PS. Am 2. Februar dieses Jahres trat ein Herzmuskelriss nebst Bluterguss ein. Infarkt. Durch ein unverständliches, unsinniges und unnützes Wunder blieb ich am Leben. Daher betrachte ich alles, was jetzt geschieht, als Postskriptum zu meinem Lebenslauf. Ich habe gelebt. Ich habe nachgedacht. Ich habe gebrannt. Schnitt. Letzter Schnitt. Sergei Michailowitsch Eisenstein stirbt 1948 im Alter von 50 Jahren. Sie hörten Sergei Eisenstein, Die Revolution und der Film von Martin Trauner. Es sprachen Xenia Tilling, Sven Husok und Heinz Peter. Technik Daniela Röder, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.